Bitte Guten Morgen, mein Name ist Salih Taş. Ich bin heute Stationsarzt. Ich würde mit Ihnen ein Anamnesegespräch durchführen. In Ordnung für Sie? schön. Sehr gerne, bitte schön. Genau, erstmal würde ich gerne ein paar Fragen bezüglich Ihrer persönlichen Daten stellen. Und dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Genau. Okay, super. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Vogel, Anja Vogel. Können Sie Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname wird geschrieben VOGEL, wie der Genau. Vogel. Ja. Und mein Vorname ist Anja Anton Nordpol JA. Anja. Okay. Frau, oder? Ja, okay. Wie alt sind Sie bitte? Ich bin geboren am 1.3.1972. Ich bin 51 Jahre alt. 1. März 1972. Wie groß und schwer sind Sie? Ich bin 1,65 Meter groß und 92 Kilogramm schwer. Okay. Was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe seit ungefähr 3 Tagen Schmerzen im Oberbauch und das macht mir Sorgen. Verstehe. Haben die Schmerzen plötzlich angefangen oder langsam, schleichend? Ja, also eigentlich so schleichend. Nachts haben die angefangen und ziehen sich jetzt auch durch den Tag über. Sind die Schmerzen eher dumpf, brennend, ziehend? Wie können Sie einschätzen? Eher so drückend, würde ich sagen. Manchmal aber auch stechend. Verstehe. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Oder immer beim Oberbauch? Rechts und links, manchmal in den Rücken, aber eher so in die rechte Seite. Haben Sie einen bestimmten Auslöser bemerkt, bevor die Ist Schmerzen auftreten? in der Nacht aufgetreten, in der Nacht. Der Nacht. Können wir sagen, in der Nacht, dass die Schmerzen in der Nacht verschlimmern? Nee, es ist in der Nacht begonnen. Begonnen, okay. Haben Sie etwas gegen Schmerzen eingenommen oder etwas gemacht? Ich hatte zu Hause Ibuprofen gehabt. Ibuprofen habe ich genommen. Wie stark ist das? 400er, glaube ich, was ich drauf zum Kaufen. 400. Einmal oder mehrere Mal haben Sie eingenommen? Ich habe das jetzt jeden Abend genommen, damit ich die Schmerzen abends nicht habe. Aber ich habe die Hat Schmerzen gesagt. die Berührung geholfen? Ja, ein bisschen, ein Ein bisschen. bisschen. Aber mittlerweile wirkt das nicht mehr. Ich muss schon auch tagsüber welche nehmen jetzt. Verstehe. Sind Sie wegen dieser Beschwerden bei einem Arzt schon gewesen oder erstmal heute zu uns? Nee, hat ja am Mittwoch angefangen. Haben wir Sonntag. Deswegen bin ich heute hier. Ich bin noch nicht beim Arzt gewesen. Verstehe. Haben Sie sich übergegeben, Herr Broschen? Oder über. Ja, zweimal. Wie sieht das Erbrochenes aus? Normal, galligartig, weil ich habe jetzt die letzten 2 Tage auch nicht viel gegessen. Ich verstehe. Ihr Appetit ist weniger geworden, oder? Ja, weil es weh tut, ich habe Schmerzen, ne? Verstehe. Fühlen Sie sich fiebrig? Nein, nicht wirklich. Genau. Gibt es noch begleitende Symptome Wie meinst außer der Schmerzen vielleicht? Fieber habe ich kein Fieber. Schwindelig. Ich habe keinen Schwindel, nein. Ich habe so ein Völlegefühl. Ein bisschen Blähungen habe ich. Bemerken, sollte brennen. Oder Brennen? sollte brennen. So brennen? Nein, nee, nicht wirklich. Verstehe. Oder saures Aufstoßen. Soll es ausstoßen? Ja, nee, eigentlich auch nicht. Aber Verstehe. Außer dass die Schmerzen, außer diese Schmerzen, haben Sie noch vielleicht Kopfschmerzen, Brustschmerzen oder? nein, ich habe keine Kopfschmerzen. Nein. Ja, okay, ne. Haben Sie bemerkt, ob Sie in letzter Zeit ab und zu genommen? Habe mich nicht bewogen. Aber ich denke nicht, dass ich viel abgenommen habe. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nein. Okay. Ich würde gerne noch ein paar Fragen über Ihre Vorerkrankungen stellen. Ja. Leiden Sie unter chronischen Erkrankungen? Chronische Erkrankungen. Ja. Also, Bluthochdruck ich habe oder Bluthochdruck. seit wann? Ja, schon seit 5 Jahren jetzt. Was nehmen Sie dagegen ein? Eine Tablette, das Ramipril, nehme ich ein. Wie ist Ihr das die Dosierung der Fünf Medikamente? Milligramm. Medikamente? 5 Fünf Milligramm. Milligramm. Und ich nehme noch eine Tablette ein für die Schilddrüse. Wie heißt das? L-Thyroxin heißt das. Das heißt, dass Sie Schilddrüsenunterfunktionen haben, ne? Genau, das hat mein Arzt gesagt, ja. Seit wann und wie ist Das habe Dosierung? ich schon länger, das habe ich schon seit mehr als 10 Jahren. Wie viel Mikrogramm? Wissen Sie? 75, 75. Gibt es noch vielleicht andere Erkrankungen, unter denen Sie leiden? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nein, bisher noch nicht. Gott sei Dank. Wurden Sie schon mal stationär aufgenommen? Nee, auch nicht. Ich war noch nie stationär im Krankenhaus. Verstehe. Ja, doch, bei der Geburt meiner Tochter. Da war ich im Krankenhaus. Ja, verstehe. Gibt es etwas Auffälligkeiten beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Habe ich nicht bemerkt. In Ordnung, ne? Klappt gut. Ich habe keine Beschwerden damit im Stuhlgang mit dem Wasser lassen. Verstehe. Darf ich fragen, ob Ihre Eltern im Leben noch Die sind? leben beide noch, ja. Sind Sie gesund? Oder? Ja, die haben auch Zucker, die haben auch Bluthochdruck. Meine Mutter hat auch Die beiden Schilddrüsenfunktion. oder? Beide, ja, beide haben das. Aber außerdem leidet Ihre Mutter unter Die hat Schilddrüsen. auch Schilddrüsenunterfunktion, ja. Ihr Vater nur Bluthochdruck. Er war auch beides. Er hat auch Bluthochdruck Ja. und die haben auch, glaube ich, Cholesterinerhöhungen. Die nehmen auch Tabletten für Cholesterin ein. Verstehe. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Leben Sie mit Ihrem Mann? Ja, wir leben so in einer Familie. Ja. Haben Sie Kinder? Eine Tochter. Ist sie gesund? Ja, Gott sei Dank. Genau. Das freut mich zu hören. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ist sie auch Die ist gesund? jünger, die ist auch gesund, ja. Ja, gut. Rauchen Sie? Manchmal, ja. Ich muss leider zugeben, dass ich rauche. Wie viele Zigaretten rauchen Sie oder wie, was rauchen Sie? Ja, ich rauche Zigaretten. Ich rauche so ungefähr 5 bis 10 Zigaretten am Tag. Kommt immer drauf an. 10 bis? 5 bis 10. Fünf Also, bis zehn. Können wir sagen täglich oder? Ja, doch, also so mindestens 5 Zigaretten schon, weil Ja, verstehe. auf der Arbeit ein bisschen weniger, zu Hause ein bisschen mehr. Verstehe. Trinken Sie Alkohol? Selten. Selten. Selten. Was trinken Sie? Kommt immer drauf an. Am Wochenende manchmal, aber selten. Wenn Freunde da sind oder wenn ich raus. Wein oder Bier oder? Ja, genau sowas, ja. Darf ich fragen, ob Sie bisher Drogenkontakt gehabt haben? Ja, früher eine Jugend, ne? Ja. Während des Studiums, oder? Ich hab nicht studiert. Okay. In Was früher. macht, was machen Sie vom Beruf? Bin Kassiererin, ich arbeite in der Kasse. Gibt es Schwierigkeiten bei der Arbeit, oder? Klappt gut, Bitte? oder? Gibt es Schwierigkeiten bei der Arbeit oder etwas? Nö, immer der gleiche Stress eigentlich. Richtig. Sind Sie allergisch gegen etwas? Ich bin gegen Hausstaub allergisch. Hausstaub. Aus Hausstaub, okay. Wie äußert sich? Mit Niesen und Gaul. Wie Heuschnupfen, ne? Können wir sagen. Ich habe keinen Heuschnupfen, weiß ich nicht. Okay, welche nicht. Gibt es noch Allergien le gegen Lebensmittel oder mit Medikamente? Nein. Nein. Okay. Leiden Sie unter einer Unverträglichkeiten? Wie Laktose oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich kann leider alles vertragen. Deswegen bin ich auch so schwer. Nehmen Sie also andere Medikamente ein. Ja, wie gesagt, manchmal Ibuprofen, wenn ich Schmerzen habe. Aber kommt immer darauf an, ne? Heutige Schmerzen, die Sie schon haben heute, erstmalig sind Ja, das aufgetreten oder? erste Mal habe ich diese Schmerzen. Okay. Bleiben Sie normalerweise Herzstolpern, Herzrasen, Dyspnoe? Nö, eigentlich nicht. Richtig. Okay, ich bin am Ende mit meinem Wissen Sie Bes denn, was ich habe? aber Haben Sie? noch eine Frage vielleicht. Waren Sie in letzter Zeit im Urlaub, im Ausland? Nein. Ich war zwar im Urlaub, aber nicht im Ausland. Ich war in Deutschland. Was glauben Sie denn, was ich habe? Genau, ehrlich gesagt, ich kann nicht genau sagen, aber es könnte viele, mit vielen verschiedenen Ursachen zusammenhängen. Beispielsweise könnte eine Gallenblase Entzündung oder Probleme sein oder mit Magen Probleme sein, aber um eine richtige Diagnose stellen, muss ich noch ein paar Maßnahmen durchführen. Und Was dann. machen Sie, wenn ich fragen darf? Aber natürlich. Ich würde jetzt Sie körperlich untersuchen. Genau, und Blut abnehmen. Außerdem würde ich auch Vitalparameter messen. Genau. Und je nachdem würde ich ein paar als ein paar bildgebendes Verfahren veranlassen, aber jetzt nicht vielleicht. Genau. Bildgebende Verfahren, was heißt das? Ultraschall, Abdomensonographie, genau. Okay. Würde ich veranlassen, genau. Okay. Ja, jetzt, genau. Nun, jetzt. Ja. Sie müssen hier bleiben. Muss ich stationär hier bleiben? Ehrlich gesagt scheint es nicht so jetzt, aber nachdem wir alle Ergebnisse, gesammelt haben, können wir richtig sagen, genauer sagen, ja, richtig sagen. Vielleicht muss ich operiert werden oder so, ne? Jetzt kann ich nicht sagen, dass sie operiert werden müssen, aber mal schauen. Okay. Genau. Okay. Ich würde erstmal ernsthafte Erkrankungen ausschließen. Habe ich ernsthafte, glauben Sie, dass ich eine ernsthafte Erkrankung habe? Es könnte sein, aber Oh mein Gott. ich würde gerne erstmal ernsthafte Krankheiten Meinen Sie, das ist Krebs? ausschließen. Meinen Sie, das ist Krebs? Ich meine nicht jetzt Krebs, aber Ich hätte ja. gedacht, das ist einfach eine Magenreizung oder sowas. Vielleicht Ja, weil ich es könnte das sein. habe. Es könnte sein, genau. Aber es könnte auch was Schwieriges, was Schlimmes sein. Ja, genau. Aber ich kann nicht jetzt sagen, genau. Soll ich meinen Mann anrufen? Muss der kommen? Ehrlich gesagt müssen Sie nicht jetzt ihn anrufen. Aber mal schauen. Erstmal führen wir ein paar Maßnahmen durch. Also Sie glauben, dass ich was Schlimmes habe, ja? Sie wollen das nur nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich kann nicht jetzt sagen, dass Sie etwas Schwieriges haben. Aber Sie haben gesagt, ernsthafte Erkrankung ausschließen, also. Kann es auch was Schlimmes sein? Normalerweise müssen wir erstmal in Notaufnahme ernsthafte Krankheiten ausschließen. Am Sonntag heute, ne? Mhm. Ja, Myokardinfarktus, Herzinfarkt oder vielleicht Aber bei normalerweise. Bauchfellentzündung, ne, vielleicht. Aber bei Herzinfarkt hätte ich doch eher Brustschmerzen, oder? Normalerweise muss nicht, es sei nicht, ein paar Herzinfarkten kommen, könnte mit Oberbauchschmerzen kommen. Okay. Genau. Heute am Sonntag, wie gesagt, in Notaufnahme sind wir jetzt und ich würde gerne erstmal, genau. Mit. Okay, dann warte ich jetzt hier, oder? Ja, genau, bitte. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, ne? Okay, danke schön. Hocam, ich denke, Salih war gut für das erste Ja, Anamnese. sehr gut. Sehr gut. Danke auch. Und ein bisschen war aufgeregt, aber Ja, das ist gut. leider. Ja, das ist gut. Haben Kollegen andere Fragen? Noch andere Fragen? Salih, bitte unsere Fragen was bedeutet eine gute Wörter stellen. Herzlichen Zum Dank, ja. Beispiel, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen entspricht. Hocam, was? Ja, genau. Richtig. Was? Antwort hocam. Ja, Meine Antwort ist ungefähr 6, 7. 6, Ich 7. habe vergessen, oder? Ja. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen nach dem Essen, Ja. Bewegung und so weiter, hocam? Ja, nach dem Essen ist das wirklich mehr. Ja. Okay. In der Nacht. Aber wenn ich morgens was esse, dann habe ich die Schmerzen mehr. Also Pardon. sind die Schmerzen nach dem Essen mehr. Nach dem Essen ja. Wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen, hocam? Zum Nur Beispiel ein Kissen. gegen Aufstoß, zum Beispiel. Ja, ich habe aber kein Aufstoßen. Ich habe auch kein Sodbrennen, habe ich nicht. Eine Sorte. Okay. Sie haben gesagt, keine Herzrasen und keine Atemnot. Bei Richtig. Bewegung können Sie bemerken. Es ist nicht auf Bewegung auslösbar, nein. Die kommen und gehen, die Schmerzen. Die kommen Und und gehen. Stechender, drückender Schmerz. in der Nacht schlimmert, aber Nicht schlimmer, aber auch da, auch vorhanden. wiederkehrend, das heißt, hocam, Ja. nach dem Essen wiederkehrend. Ja, wiedergehende Abi, Schmerz. können wir sagen Anfallartig? Bitte? Können Nein. wir sagen Anfallartig? Nein, Nein. nein, nein, Nein, nein, nein, nein. nein. Nein. Nein. Nein. Rezidivierender können wir sagen, lateinisch. Rezidivierende Schmerzen können wir sagen, ja. Okay, danke schön. Können wir sagen. Wiederkehren, ja. Ja, bedeuten. Wiederkehrend auch. Ja. Hocam, wie viele Jahre rauchen Sie? Ich rauche schon, ja, schon seit 30 Jahren, ne? 30 Jahre. Okay. Ich habe auch keine Gelbfärbung gemerkt. Ja, Ich bin auch Gelbfärbung. nicht gelb oder so. Ja. Ich wollte auch fragen, aber ich habe vergessen. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert, hocam? Das hat er gefragt. Ich habe aber gesagt, ich habe mich nicht gewogen. Ich denke nicht. Okay. Ich habe auch keinen Nachtschweiß. Nachschweiß. Habe ich auch nicht, nein. Dankeschön. Ich denke, alle Fragen hat gestellt, hocam. Können wir als Herzgeschichte anfangen? Ja, gerne. Salih, bitteschön. Ja, abi. Das ist ein schwieriges Teil. Nein, das ist schwierig. Ich bin Prüfer. Okay, ja. Bitte bitteschön. Genau, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe vor kurzem einen neuen Patienten gesehen und dann würde ich sie Ihnen vorstellen. Gerne. Frau Vogel ist eine 51-jährige, 1,65 Meter große und 92 Kilogramm schwer Patienten, die sie heute bei uns wegen seit 3 Tagen bestechende, stechende, duckende, rezidivierende Oberbauchschmerzen vorgestellt hat. Des Weiteren berichtet sie darüber, dass die Schmerzen in die Rücken ausstrahlen würden und die Schmerzen in der Nacht erstmal aufgetreten seien. Als Begleitsymptom Postprandial. genau, postprandial. Postprandial. Ja, genau. Auch allerdings hat sie gemeint, dass die Schmerzen postprandial verschlimmert seien. Nein, postprandial anfangen und Oh, okay. Ja, postprandial angefangen ha habe, hab, hätten. Als begleitet sein von Schmerzintensität. die Schmerzen wurden bei einer numerischen Reitskala bei 6 und 7 bis 7 liegen. Genau, begleitet sein vom Emesis. Sie hat gesagt, dass ich zweimal erbrochen habe. Okay. Genau. Dagegen habe sie täglich Ibuprofen 400 Milligramm Begleitsymptome, ein wir haben eingenommen. gesagt, Salih, Okay. Begleitsymptome haben Sie gesagt und dann nur Emesis. Andere Begleitsymptome bitte sagen Sie. Kein Fieber, kein Schwindel, kein Ein Sodbrennen. Völlegefühl, Blähungen. Blähungen. Ich habe nicht gefragt, habe vergessen, habe vergessen. Nein, der Patient Ich hat habe gesagt, gesagt, ja. Völlegefühl, Ah, Blähungen. okay. Ja, okay. Patient Falsch. hat gesagt. Ich wusste nicht, habe. Vorgegeben, okay. Okay, begleitet sein von Emesis, Blähungen, Meteorismus. Meteorismus, genau. Habe allerdings, außerdem habe sie zweimal Gebrochen. erbrochen, genau. Genau, die Fragen nach Fieber, Vertigo, Sodbrennen, Säuresausstoßen, Dyspnoe, Nachschweiß, Schüttelfrost wurde verneint. Genau. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz in den letzten 3 Tagen. 2 Tage hat gesagt. 2 Tage. Okay, 2 Tage. Genau. Stuhlgang und beim Stuhlgang gut Wasser lassen. Ich bin auch unauffällig. Als Vorerkrankungen leidet sie unter arterieller Hypertonie und Hypothyreose. Dagegen nehme sie 5 Milligramm Ramipril gegen arterielle Hypertonie und Enteroxin. 75 Mikrogramm. Genau. In der Familienanamnese ist Wie viele Jahre? Wie viele Jahre? seit 5 Jahren arterielle Hypertonie, seit 10 Jahren leidet sie unter Hypertyreose. Genau. In der Familienanamnese ist erwähnenswert, dass sowohl die Mutter als auch der Vater unter arterieller Hypertonie leiden würden. Leider. Genau, leider. Außerdem leider ihr Mutter unter Hypotyreose auch. Genau. Sie haben Geschwister, eine Schwester, sie sei gesund. Sie ist verheiratet und lebt ihrem Mann und sie habe eine Tochter. Sie ist auch gesund. Sie rauche ungefähr seit 30 Jahren von 5 bis 10 Zigaretten täglich. Zigaretten täglich. Sie trinkt Alkohol, selten Wein und Bier. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Genau. Sie sei allergisch gegen Aus Staub. Hausstoff, Staub. Staub, Staub, genau, Staub. Ohne T. Staub mit D am Ende. Staub. Staub. Ah, Staub. Genau. Sie sei allergisch gegen Hausstaub. Die äußert sich Niesen, Juckenreiz, Jukreuz. Juckreiz. Genau. Die Frage nach Unverträglichkeiten wurde verneint. Ja. Genau. Sie ist Kassiererin und genau, die ist Kassiererin. Sie hat gesagt, dass sie damit gut zurechtkomme. Hocam, Menstruationszyklus, wir haben nicht Achso. gesagt. Und Hautfarbe und Pille, yani bitte schön. Meine Verdachtsdiagnose lautet Ulkus ventriculi. Ne? Was? Warum? Ulcus ventriculi. Warum? Warum glauben Sie, dass Ulcus ventriculi ist? Nach dem Essen haben die Schmerzen angefangen, die auftreten. Oberbauchschmerzen. Woran müssen Sie noch denken? Bei dieser Frau? Ja, auf jeden Wenn Fall, ich ich würde eine da Frau erstmal ein EKG schreiben. auch auf jeden Fall. Ja. Trotzdem müssen Sie daran denken, sie ist eine Frau. Sie ist adipös. Yes. Sie hat ein Kind. Sie ist über 50. Ne? Das Ach muss so, man noch überlegen da. akut pankreatit sein. Puh. İleri gittin. Geri gel. Geri Ach gel. so. Geri gel. Geri gel. Kolesistitis? Vielleicht, Ja, ja, könnte ja sein, genau, ein Kolesistitis. Gallenleiden könnte es sein. Ja, Sie genau. haben folgende Frage vergessen. Wann war denn der Patient zuletzt beim Hausarzt? Ja. Wann war letzte Blutabnahme? Wann war das letzte Ultraschall? Ja. Haben Sie den Patienten gefragt, ob er einen Gallenleiden hat, ob er einen Gallenstein hat? Ja. Ich hab nicht gefragt, genau. Genau, man sollte immer fragen, wenn jetzt die Patienten auch Medikamente nehmen, ne? Ja. Blutdruck oder Schilddrüse, wann war die letzte Blutabnahme, wann war der letzte Check-up beim Hausarzt, wann war der letzte Besuch beim Hausarzt, sollte man immer fragen. Die Patienten erzählen nicht immer alles von selber. Man muss das jetzt hochholen. Ja, Ja? verstehe. O da hocam ihre Bluthochdruck wird medikamentös gut eingestellt. Sind Sie gut eingestellt aktuell? Genau. Oder kontrollieren Sie ihre Blutdruck regelmäßig. Richtig, ganz genau. Das sind gute Fragen, die man stellen kann. Ganz. Biz ihtiyacımıza gelmiyor ama. Bitte schön. Also die Patientin hat, wir gehen nochmal gemeinsam durch, ist nachts aufgetreten, das erste Mal. Sie hat die Beschwerden seit 3 Tagen schon. Sie hat ein Ja. Völlegefühl, ein Druckgefühl. Sie hat rezidivierende Schmerzen, vielleicht kolikartig, vielleicht nicht. Ja. Das haben Sie nicht so ganz gefragt. Und dann es ist es immer nach dem Essen. Ja. Und dann muss man schon dran denken, wenn es am Oberbauch ist, den Rücken ausstrahlt, auch rechtsseitige Bauchschmerzen, hat sie gesagt, muss man, Sie haben vollkommen recht, an Ulcus ventriculi denken, Pankreatitis. Aber sie hat kein Fieber, sie hat keine gürtelförmigen Schmerzen. Sie ist eher so das typische Beispiel für eine Gallensteinerkrankung. Ja. Ja. Und es kann auch eine chronische Cholezystitis sein. Das wissen wir nicht. Das sehen wir erst, wenn wir einen Ultraschall machen. Ja, genau. Die Aber Blutwerte sehen. Ne? auf Wichtig jeden wäre die Frage gewesen, damit Sie vielleicht eine Pankreatitis und ausschließen können, ob ein Ikterus besteht, ne? Also eine Gelbfärbung der Haut. Ja, Ganz jetzt. wichtig. Und hocam auf jeden Fall eine Infiliummyokardinfarkt bei der Auf Differentialdiagnose. jeden Fall, auf jeden Fall. EKG in der Notaufnahme sowieso wichtig, muss man definitiv machen. Ne, wegen Hinterwandinfarkt. Ja, genau. Ne? Okay. Auf jeden Fall. Bei Frauen weiß man nie. Ja. Eva-Syndrom. Eva-Syndrom. Das heißt. Bitte schön, alle. Was machen wir jetzt mit dem Patienten, Herr Sali? Ich würde jetzt Sie körperlich untersuchen, Vitalparameter messen und EKG schreiben. Und ich veranlasse Abdomensonographie. Oder Sie machen das selber? Oder genau, ich mache es selber. Genau. Beim Blutbild würde ich ALT, ACT, GGC, ALP, Werte, ALP, Alkohol und Phosphatas. Ja, in Deutschland benutzen wir GUT, GPT, nicht AST und ALT. Also es gibt Kliniken, die das benutzen, aber hier in Nordrhein-Westfalen benutzen wir das nicht. Verstehe. Du kannst Genau. auch sagen, Leberwerte. Okay. Ja, Leberwerte Nierenwerte. oder besser ist Cholestase-Parameter. Okay. GOT, GPT, Gamma-GT, alkalische Phosphatase, Bilirubin, die gehören alle dazu. Cholestase-Parameter, Blutbild. Ne? Zusätzlich würde ich auch CK-Ambi und Troponin vielleicht. Kannst du machen? Ja, genau. Nierenwerte auch, Kreatinin und Harnstoff auf Ja. jeden Fall. Lungen. Amylasepans. Hocam Lungennachbarn, deswegen Dedima auf jeden Fall. Ja, ist eine Notaufnahme, kann man machen. Ja. Dedimer ist aber immer ein Problem. Dedimer ist, wenn jetzt die Patienten, wir haben ein Problem, wenn wir Dedimer bestimmen, Hocam. Weil, wenn wir Dedimer bestimmen, müssen wir rein theoretisch eine Lungenembolie ausschließen. Ja. Wir sind verpflichtet. Deswegen würde ich Dedimere ich persönlich nicht abnehmen. Nur, wenn jetzt zum Beispiel, warum? Wenn jetzt zum Beispiel, Sie haben eine Cholezystitis. Ja, Sie haben erhöhte Entzündungswerte. CRP ist hoch. Ja. Leukozyten sind hoch. Dann ist Dedimer auch hoch. Ja. Das ist ein Problem. Und wenn Sie Dedimer hoch haben, muss man leider auch eine Lungenembolie ausschließen oder eine Thrombolie ausnehmen. Weil, warum? Der Patient kann eine Cholezystitis haben, aber auch eine Lungenembolie haben. Deswegen würde ich das nicht abnehmen, Dedimer. Nur, wenn ich nicht weiter weiß. Nur wenn ich sage, okay, sie hat keine Gallenentzündung, sie hat keinen Herzinfarkt, aber sie hat Beschwerden. Oder wenn das EKG auffällig ist. Q1S1-Typ zum Beispiel. Oder wenn sie Luftnot hat, wenn sie Tachykardie ist. Oder wenn sie ein dickes Bein hat. Wenn ich den Verdacht einer Thrombose habe. Wenn ich den Verdacht einer Lunge, darf ich Dedimer abnehmen. Weil es kann sein, dass dann, wenn sie doch eine Lungenembolie hat und sie gucken nicht nach, wenn sie erhöhte Dedimere hat, dann ist es ein erster Fehler. Ja. Also lieber vielleicht nachmelden, im Nachhinein gucken. Sie hat jetzt keine Luftnot, keine Belastungsdyspnoe, sie hat keine Unterschenkelödeme. Und Dann keine muss man. akut Abdomenschmerzen. Keine, ja genau, keine Akutsymptomatik, Abdomenschmerzen. würde ich sagen. Ja, es ist eher so, Arbeitsdiagnose ist eher so Oberbauch, Magen, Gallenblase und Pankreas und auch Herz natürlich. Okay, Sie machen ein Blutbild, Sie machen Genau, Entzündungswerte, Sie machen Leberwerte, Sie machen die Cholestase-Parameter und was könnte bei den Patienten, wenn es jetzt eine Cholezystitis oder eine Cholezystolithiasis. Es gibt ein besonderes Zeichen. erhöhte Lebenwerte, erhöhte Lebenwerte, genau. Welche Zeichen, hocam? Frage, ich verstehe Gibt nicht. dieses Murphy-Zeichen. Ja, Kennen Sie Murphy-Zeichen? genau. Ja, Ja, genau. wissen Sie was? Herr Sali, was ist ein Murphy-Zeichen? Ja. Und andere? Kurvaiş-Zeichen, hocam. Kuvazierzeichen. Kurvaiş-Zeichen. Murphy-Zeichen. Und bei der körperlich Untersuchung eine Kennzeichen Gummibauch. Genau. Kuvasierzeichen ist, wenn Sie die Gallenblase auch tasten können, zum Beispiel. Wenn die Gallenblase schon so hoch ist und Sie drücken drauf, ne? Aber die tasten die Gallenblase, es ist aber kein richtiger Schmerz. Und beim Murphy-Zeichen haben Sie den Schmerz, wenn Sie einatmen lassen. Haben Sie das verstanden, Herr Sali? Ja, genau. Ne? Also könnte sein, muss aber nicht sein. Ja, genau. Wäre ein Zeichen für eine Gallenblasenentzündung wahrscheinlich. Genau. Aber während Ultraschall können wir auch anschauen. Ja, genau. Ganz genau. Ob es einen Stau gibt oder Stein. Eine intrahepatische, extrahepatische Cholestase gibt, ob es einen Gallenblasenhydrops gibt, ob es eine Cholezystolithiasis gibt, ob es eine Cholelithiasis gibt. Wenn Sie gut sind im Ultraschall, können Sie das sehen. Wenn Sie noch nicht erfahren sind, dann müssen Sie einen erfahrenen Arzt dazu rufen. Ja, genau. Und was machen wir mit dem Patienten? Jetzt hat er eine Cholezystolithiasis. Ich ordne erstmal Karenz an. Karenz. Was für eine Ja. Karenz? Ich gebe Flüssigkeiten intravenös Okay. erstmal Okay. und auch Schmerzmittel. Okay. Genau. Und ich fange mit Antibiotikum an. Nein, Okay. erstmal. Aber erstmal abwarten. Er hat eine Cholezystolithiasis. Oder sie hat eine Cholezystolithiasis. Wenn sie nicht, Sie können überlegen, ob man ein Antibiotikum machen muss oder nicht. Es kommt darauf an, ob sie eine Cholezystitis hat oder eine Cholangitis hat. Dann ist Antibiotikum wichtig. Aber wenn Sie nur eine Cholezystolithiasis haben, muss man nicht unbedingt ein Antibiotikum machen. Bei der Komplikationen denken wir antibiotische Therapie, aber erstmal nicht denken. Genau. Haben Sie das verstanden, Herr Sali? Ja, genau, ich habe mich dann nur. Ja, wenn Sie zum Beispiel im Ultraschall, Sie sehen, die Gallenblase ist dick, sie hat eine Dreischichtung, also sie hat typische Zeichen, es ist ödematös drumherum, dann auf jeden Fall, und Sie haben ein CRP, was hoch ist, Leukozyten sind hoch, ja, dann sollte man schon Antibiotika machen. Aber wenn sie eine symptomatische Cholezystolithiasis hat, also sie hat die Beschwerden nur nach dem Essen, abends, ja, sie hat kein Fieber, sie hat kein Nachtschweiß, sie ist nicht, nicht kaltschweißig, kein Schüttelfrost oder sowas, ja, dann muss man nicht unbedingt eine Scholle, ein Antibiotikum machen. Sollen wir RSVP? Nein. Hocam Eğer Sie eine Frage, hocam. ja. Was verstehen wir Gallestau? Das heißt lateinisch Cholestase, aber was sollen wir verstehen, oder? Es gibt ja eine intrahepatische Cholestase und extrahepatische Cholestase. Wenn der Stein, es kommt darauf an, wo der Stein ist, ist der Stein in dem Scholle, in dem Ductus Scholodochus, ja, dann kann es eine Intra, dass die Leber dick wird, dass die Gallenwege dick werden. Extrahepatische Cholestase ist, wenn der Ductus Scholodochus dick ist. Er ist über 7 oder 9 mm, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Und das kann man im Ultraschall sehen. Wenn der Stein im Ductus Scholodochus ist, Sie können ihn sehen, dann, oder der ist im Infundibulum, also vom Gallenblasenausgang in den 12 Finger, in die Papille, dann sollten Sie ein ERCP machen, das ist richtig. Ja? Oder vielleicht Damit Sie Kalzkontrast. einen Gallenblasen Fluss wieder haben. Ja, den Stein müssen Sie rausnehmen und dann einfach reinschmeißen. Oder soweit ich mich daran erinnere, kann ich sagen, Perikutantrans, Cholangiographie. Nee, man macht ERCP. Ja, Okay. CP. Endoskopische retrograde Cholangiographie. Kolanji Man kann auch RC und RCP machen. Ne? Cholangiographie, Cholangiopankreatographie. Ne? ja. So, jetzt hat die Patientin nur, sie sehen im Ultraschall keine Entzündungszeichen. Alles ist gut, keine Cholestasezeichen, aber sie sehen, dass sie Steine hat. Sechs, sieben Steine, sechs, sieben Gallensteine. Was empfehlen Sie der Patientin? Ich würde empfehlen, dass die Patienten allgemein chirurgisch besucht. Untersucht wird? Genau, Ja. vielleicht es könnte eine Operation bestehen, Möglichkeiten. Würden eine Operation empfehlen? Ja, genau. Muss man diese Patienten operieren? Ja. Sie Wenn sagt, keine es Operation mache ich nicht. Müssten Sie die Patienten operieren? Ehrlich gesagt nicht. Nee, müssen Sie nicht, genau. Ja, genau. Aber Sie können der Patientin sagen, Sie werden wahrscheinlich diese Schmerzen immer wieder haben. Ja, und vielleicht entzündet im Laufe der Das Zeit kann zu einer Entzündung kommen. auftritt. Es kann auch zu einer Sepsis kommen, ne? Ja. Aber man empfiehlt auf jeden Fall eine Cholezystektomie, Ja, genau. ne? Aber Sie müssen die nicht heute operieren. Sie müssen die nicht morgen operieren. Ja. Sie können sagen, ich gebe Ihnen Schmerzmedikamente. Aktuell besteht keine Gefahr, ne? Sie haben keinen Aufstau der Galle. Sie haben auch keine Entzündungszeichen. Wenn Sie sich operieren lassen möchten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem Hausarzt. Und dann können wir Ihre Operation elektiv planen. Aber müssen elektiv planen, hocam. Man muss nicht planen. Wenn sie sehr starke Schmerzen hat und sie sagt, ich kann das nicht mehr aushalten, dann sagen Sie dem Chirurgen Bescheid. Und wenn der Chirurg sagt, ja, können wir morgen operieren, dann können Sie morgen operieren. Aber in der Regel, weil es ist ja kein Notfall, ja, dann können Sie sagen, gehen Sie nach Hause, ich gebe Ihnen Schmerzmedikamente mit und Sie kommen bitte nächste Woche Montag oder nächste Woche Dienstag elektiv zur Aufnahme und dann operieren wir Sie oder die Chirurgen operieren Sie. Aber wenn sie jetzt wirklich sehr starke Schmerzen hat, müssten sie die Patientin sowieso stationär Ja, aufnehmen. genau. Ja? Ja, Sie müssen ihr intravenös Medikamente geben, damit sie keine Schmerzen hat. ja. Sie müssen ihr helfen und sie können anbieten, okay, sie haben keine Entzündung, ist alles okay, wir können sie morgen operieren, wenn sie möchten, aber man muss es nicht machen. Genau. Man kann ihr auf jeden Fall eine Nahrungskarenz empfehlen. Man muss das aber gar nicht machen. Man muss nicht sagen, sie dürfen nichts mehr essen. Ja. Möglich frühzeitige enterale Ernährung hocam. Ja, genau. Ich dachte abi, wenn wir die Patienten stationär aufnehmen würden, Ja. genau, dann würde ich gerne. Aber nein, hoca. Man empfiehlt im Prinzip eine vorübergehende Nahrungskarenz, aber nicht auf Dauer. Ja. Wenn die Schmerzen besser werden, das nützt ja, das sorgt ja dafür, dass die Gallenblase nicht belastet wird. Ja, genau. Und dann kann man aber später wieder Kostaufbau machen, mit Schonkost. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, Speisen, die nicht viel Fett haben, ja, also fettarm, Zwieback, sowas in der Art. Aber man sollte nicht sagen, hier, essen Sie mal das Hähnchen jetzt oder sowas. Oder essen Sie mal einen Döner oder sowas. Das wäre nicht so gut.